Eine Veranstaltung zum Tag der Malaria fand am 13. Juli im Kulturpalast des Volkes in Pjöngjang statt. Die Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums, der gesellschaftlichen Organisationen, des Presse- und Nachrichtenwesens und des betreffenden Bereiches, die amtierenden Vertreter der Weltgesundheitsorganisation und des UN-Kinderhilfswerkes, die Mitglieder der Vertretungen weiterer internationaler Organisationen und der Botschaften verschiedener Länder in der DEVRK nahmen daran teil. Auf der Veranstaltung hoben die Redner hervor, alle Menschen sollen die hygienischen Kenntnisse über die Malaria haben und sich an der prophylaktischen und therapeutischen Arbeit gegen diese Krankheit aktiv teilnehmen. Es wurde über die Tätigkeit der DEVRK zur Vorbeugung gegen Malaria und über die Richtung der Tätigkeit zur Kontrolle von Malaria 2017 informiert. Die Teilnehmer sahen sich ein Movie über die Vorbeugung gegen Malaria und eine Aufführung von der hygienischen Propagandagruppe der Schüler an. Auch in den Hallen zur hygienischen Propaganda und den therapeutischen und prophylaktischen Anstalten aller Ebene gab es an dem Tag Propagandatätigkeiten.